Stupid shit. Le tabaco. Ah, j'ai tout. Hey. Tabaco. Yes. Oh, er fliegt sogar schon mal. 1, 2, Test. Ich höre mich aber nicht, das ist das Doofe. Wie höre ich mich, was ich singe? Ah, okay. Ja. Und über den Kopfhörer höre ich mich dann auch, meinst du? Sì, pronto. Sì, pronto. Sì, pronto.